Rainer und das Ogerbecken vom 26.07.2018. Die Sonne scheint und wieder trudelt Bumsti aus der Schanze, neuen Nutzlosigkeiten entgegen. Die Sommeroffensive läuft in vollen Zügen, Content wird rausgeballert. Könnte natürlich auch sein, dass die hochsommerlichen Temperaturen die Essensreste in der Schanze einen so pestilenzialischen Brodem ausdünsten lassen, dass der Prallsack es in der Stinkebude einfach nicht mehr aushält und mit dem Daddeln und der obligatorischen Live-Übertragung seines verpfuschten Lebens warten muss, bis die Sonne untergegangen ist. Im Dunkeln sieht man auch bei laufender Live-Cam den Müll nicht so. Aufs Rasieren hat er verzichtet, aufs Cammen auch. Verpuppt und borstig wie die Wildsau und vermutlich auch stinkend wie eine, nur mit schlechteren Zähnen, hunkepinkt der dicke, fette Pfannkuchen, einmal rund um die Sperrmüllhalde, die einmal der großväterliche Hof gewesen. Und während die liebe Sonne den Schwelles ruckzuck dunkelrot anlaufen lässt, japst der Schanzack uns vor, was angesagt sei, Etzertler. Er will im Garten weder was bauen noch was einreißen, sondern ganz das Gegenteil machen. Alles klar. Hört er sich eigentlich selber noch zu, der Schandsack? Es ist längst interessanter geworden, sich auf die Baustellen seines Lebensraums zu konzentrieren, statt auf die Satzbaustellen, die Bumsti aus dem Gesichtsarschloch trümmert. Was steht da zum Beispiel für ein schwarz verhängtes Trumm von Zeug in der Werkstatt rum? Keine Ahnung. Der Mastbommel wackelt japsend zurück an den Ort seiner jüngsten Niederlage und zeigt uns einen von Brennnesseln und Bombeerranken rings verbrämten Haufen vermischten Unrats, den er aus dem Pool, den man darunter nicht mal ahnen kann, herauszusammeln gedenkt. Danach will er dann Erde besorgen, um den Ort des Geschehens einzuebnen. Natürlich, du dumme Sau, da wird genau nichts eingeebnet, bis zu dem Tag, an dem der Herr die Erde vom Himmel fallen lässt. Der Bretterverschlag, der ihn neulich so schmählich besiegt hat, steht natürlich noch genauso da wie eh und je. Auch an Tag 2 der neuen Gartenoffensive. »Da kümmere ich mich noch drum«, verspricht uns der Suppengumbo, was verdeutscht natürlich nichts anderes heißt, als dass der Bretterverschlag noch genau so dastehen wird, wenn man unseren Schmandeimer eines schönen und bestimmt nicht mehr allzu fernen Tages mit den Füßen voraus aus der Schanze mehr zerren als tragen wird. Den Unrat aus dem Fischbecken hat die dumme Schmalzpauke in eine herumstehende Schubkarre gepackt und dann die Schubkarre, vermutlich bei dem vergeblichen Versuch, sie zu bewegen, seitlich umgeschmissen. Dann hat die Schmandkanaille Feierabend gemacht. Nur um jetzt, an Tag 2, freudestrahlend auf die traurigen Überreste dieses neuerlichen Scheiterns zu weisen und zu verkünden, das Ganze sei jetzt so gut wie fertig. Ja, die Sträucher ringsum hatte auch beschnitten. Ein Haufen Ast- und Blattwerk liegt neben dem Fischteich aufgetürmt. Warum man in Franken die Fischteiche kachelt, keine Ahnung. Der Pool unseres Mostbammels sieht aus wie eine Paukgrube aus einem Horrorfilm, in der sich gleich mehrere Semester Fritten in ihrer eigenen Kotze gegenseitig abgestochen haben. Kein Problem, die Wände will er noch sauber machen. Sagt sich natürlich leicht und wir wissen haargenau, dass er nichts dergleichen je tun wird, der domme Knallkorb. Aber Döskopf wäre nicht Döskopf, wenn er nicht sofort noch viel haarsträubendere Wunschträume hegen und sie als Pläne und durchdachte Vorhaben präsentieren würde. Den Gartenabfall will er durch einen Eingangsbereich ersetzen und eine Bank aus glatten Steinen bauen. Ach, und den Boden dieser eklen Schlachtwanne muss er noch verputzen. Was? Was? Ja, richtig gehört. Könnte gut sein, dass diese Outdoor-Vorrichtung zum Schweineschlachten, in der wohl Rudi und vor ihm seine grausen Vorfahren die Sauen hineinbuxierten, niederhielten und kurzerhand totfickten, könnte sein, dass diese Schlachtwanne zwar einen Ablauf für das ganze Blut und Sperma hat, oder für die Frittenkotze, wenn's doch mal eine Paukgrube war, aber kein Wasser hält, weil der Boden nicht dicht ist. Den will Schwarte Beppo deshalb verputzen. Braucht er natürlich Putz für. Und einen Gumbel, der die Arbeit erledigt. Rolo aller, das sagt er genau so, kannst du dir alles nicht mehr ausdenken. Als Bezahlung darf dieser Gumbel dann vermutlich die Schiebkarre wieder aufrichten und samt kostbarer Fracht nach Hause fahren. So denkt der Suppengmobu sich das vermutlich in seinem armen, dummen Knallkopf. Er denkt ja auch, dass dieser traurige Schauplatz unzähliger Verbrechen gegen gute Sitten und die Gesetze von Menschen und Göttern gut aussehe. Und wie zur Bekräftigung, wie pudelwohl er sich inmitten dieses sonnendurchglühten Kehrichts fühlt, wuchtet der Speckbartel sein Arschgebirge von Leib in die Schlachtewanne hinein. und ist wohl recht froh darüber, dass niemand die ungustiösen Verrenkungen bezeugen kann, die ihn das gekostet hat. Wie gut, dass das uralte Gestrüpp ringsum zum Sichtschutz dient, wie wohl von den Winklerschen Ahnen so geplant, um die sodomitischen Schweinereien zu verbergen, die in dieser Wanne ihren Lauf genommen haben mögen. Aber unser Bumsborsti will den eklen Schweinewanz darin dem Wasser aussetzen, ja scheiß doch rein, obwohl natürlich alles nur ein Provisorium sei und er nochmals die Liste der Arbeitsschritte herbetet, die da noch anfallen sollen, bevor aus diesem Schauplatz herber Angst, besetzt mit scharfem Leid, ein Naherholungsgebiet für Speckbeppus geschundene Leibesfülle werden soll. Und wie immer, wenn der arme, domme Knallkopf sagt, er müsse mal schauen, wie er das hinkriegt, wissen alle, dass das nur bedeutet, dass genau nichts passieren wird. Nichts wird er machen. Alles wird genau so bleiben. Sagt unser Qualemann wörtlich. Man muss nur hinhören und dann übersetzen. Wenn's dicht ist, dann funktioniert's. Wenn's nicht dicht ist, muss ich schauen, was ich mach. Heißt übersetzt, falls es dem Suppenmobu gelingen sollte, irgendwo in der Abraumhalde, die mal seine Küche war, Scheuermilch und Schwamm zu finden, wird er womöglich sogar den Versuch unternehmen, die Blut-, Sperma- und Kotzekrusten von den Rändern des Foltergelasses zu wischen. Daran gescheitert, wird er denken, Bastjo, und versuchen, die Wanne mit Wasser zu füllen. Füllt sie sich, wird er dieses neu geschaffene Brut- und Heckezentrum für Stechmücken und Pferdebremsen wohl tatsächlich als Badewannenersatz benutzen. Kann natürlich auch gut sein, dass er die ganze Aktion nur deshalb gestartet hat, weil er seine Abrissbirne von Arsch und seinen Arsch von Fettwanst nicht mehr gleichzeitig in die Duschkabine im Albtraumhaus kriegt. Wahrscheinlicher aber wird die Wanne das Wasser nicht halten. Dann ist es unter Umständen noch möglich, dass irgendjemand, der es nicht besser weiß, den Bumsti in den Baumarkt chauffiert, wo er Geld, das er nicht hat, für 2 Säcke Fertigbeton ausgibt. Davon wird er einen anrühren, dann die Schubkarre umschmeißen, sodass fortan die Gartenruine von der Betonskulptur eines überdimensionierten Hundehaufens geziert sein mag. Den zweiten Sack wird er in die Wanne werfen und irgendwie versaubeuteln. Die Chancen stehen jedoch sehr gut, dass niemals, niemals Wasser in Bumstis Pool sein wird. Im nächsten Jahr will er dann alles richtig ordentlich machen, obwohl er doch jetzt schon so gut wie fertig ist. Und die schöne harte Arbeit hat auch mal gut getan. Und hat sich ja auch gelohnt. Es ist ja alles fertig soweit. Er muss schauen, ob er das irgendwie hinkriegt, aber es ist ein guter Anfang, findet er. So wackelt der Schanzsack über den Hof und lässt den Quassel ungeölt laufen. Alle diese Versatzstücke kommen 2-3 Mal und in dem Moment, wo sie ihm aus dem Gesichtsarschloch gefallen sind, hat er sie wieder vergessen. So erklärt sich der ständige Widerspruch. Und natürlich damit, dass in seinem Klüterkopf schon alles, aber sowas von durcheinander geht, dass er zwischen Wunschtraum und Vorhaben, zwischen Realität und Fantasie nicht mehr trennscharf unterscheiden kann, der arme, domme Knallkopf. Und trotz der ganzen überflüssigen Laberei und genau 0 gezeigter Aktivität kann er das Rotzvideo nicht mal monetarisieren, weil er es auf 6 Minuten heruntergeschnippelt hat. Die dumme Sau! Nur weil er nicht zeigen wollte, wie erbärmlich und ehrlos es ausgesehen haben muss, als er die rostige Hühnerleiter hinab und wieder hinaufgestiegen ist. Prallo, das ewige Stehaufmännchen. Er versucht, irgendein banales Vorhaben in die Tat umzusetzen, er scheitert und statt's nochmal zu versuchen, fängt er ein neues Vorhaben an, nur um daran ebenso zu scheitern. Aber jedes einzelne neue Unterfangen wird genauso hoffnungsvoll präsentiert wie das vorherige. Und keines wird auch nur ansatzweise fertig. Es ist alles einfach nicht mehr zu fassen. Rollo aller, was für eine absolut erzblöde Sau dieser Maßbartel doch ist. Rot verdomme!